Liebe Kinder, bitte erlaubt mir an dieser Stelle eine persönliche Bemerkung. Das nun folgende Abenteuer ist meine absolute Lieblingsgeschichte. Ich wünsche euch nun viel Vergnügen und gute Unterhaltung mit Höchstwerte bei Nebel um plus 3, sonst um 7 Grad. Meist schwachwindig. Die weiteren Aussichten: am Dienstag im Nordosten wechselnd wolkig, aber meist trocken. Sonst unbeständig, wenig Temperaturänderung. Unsere heutige Expedition, liebe Zuschauer, führt diesmal nicht in ferne Länder, sondern in Gebiete, die vor unserer Haustür liegen. Der Streifzug führt durch Öd- und Brachlandgebiete, durch Moore und durch stillgelegte Kiesgruben. Ich war den ganzen Tag lang geritten. Einen grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang. Etwas außerhalb liegt für manche die Stelle, aber dafür hat sie den Charakter der Abgeschiedenheit. Durch eine eigentümlich öde und traurige Gegend, auf die erdrückend schwer die Wolken herabhingen. Und macht es dem Einzelnen möglich, abseits vom hektischen Alltagsgetriebe tätig zu sein. Da endlich, als die Schatten des Abends herniedersanken, sah ich das Stammschloss vor mir. Und was wäre eine bessere Voraussetzung für die Anlage eines Senders? Ich weiß nicht, wie es kam, aber ich wurde gleich beim ersten Anblick dieser Mauern von einem unerträglich trüben Gefühl befallen. Die Tradition des Geländes reicht in der Geschichte bis zu den Römern zurück. Das Schlossgebäude auf der Kuppe des Berges wurde bei der Neuanlage mit einbezogen. In seinen Räumen sind die Intendanz und die Büros der Verwaltung des Senders untergebracht. Ich sage unerträglich, denn dies Gefühl wurde durch keine der poetischen und darum erleichternden Empfindungen gelindert, mit denen die Seele gewöhnlich selbst die finstersten Bilder des Trostlosen oder Schaurigen aufnimmt. Ich betrachtete das Bild vor mir. Das einsame Gebäude in seiner einförmigen Umgebung. Die kahlen Mauern. Die toten, wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster. Die paar Büschel dürrer Binsen. Die weiß schimmernden Stümpfe abgestorbener Bäume. Es war ein frostiges Erstarren. Ein Erliegen aller Lebenskraft. Kurz, eine hilflose Traurigkeit der Gedanken, die kein noch so gewaltsames Anstacheln der Einbildungskraft aufreizen konnte, zu Erhabenheit, zu Größe. Was mochte es sein, dachte ich, langsamer reiten. Ja, was mochte es sein, dass der Anblick des Hauses mich so erschreckend überwältigte? Im Bauteil A ist die Wortproduktion untergebracht. In den drei Geschossen des Gebäudes sind alle technischen Einrichtungen zur Produktion und Sendung etabliert. Dazu gehören Hauptschalträume, Sendekomplexe und Studios für die Wortproduktion, Hörspiel und Hörbild. Es war mir ein Rätsel. Aber ich konnte mich der grauen Wahngespenster nicht erwehren. Ich musste mich mit der wenig befriedigenden Erklärung begnügen, dass es tatsächlich in der Natur ganz einfache Dinge gibt, die durch die Umstände, in denen sie uns erscheinen, geradezu niederdrückend auf uns wirken können. Dass es aber nicht in unsere Macht gegeben ist, eine Definition dieser Gewalt zu finden. Erst später wird es im Funkhaus lebendig. Einer der ersten ist der Postbote. Seine Fracht an Briefen und Paketen wiegt täglich mehrere Pfund. Diese Flut von Briefen ist einer der Impulse, die mit jedem Tag die Arbeit im Funkhaus anregen. Es wäre möglich, überlegte ich, dass eine etwas andere Anordnung der einzelnen Bestandteile dieses Landschaftsbildes genügen würde, um die düstere Stimmung des Ganzen abzuschwächen. Ja, vielleicht sogar vollständig aufzuheben. Zahllose Hörerbriefe, Manuskripte, Zeitungen, Angebote von Künstlern, Schriftstellern, Dichtern, Vorschläge, Ideen, gute und weniger gute, aber alle willkommen. Denn wer wöchentlich rund 150 Stunden Programm machen muss, der scheut die Mühe nicht, aus den Hunderten von Einsendungen das Beste herauszufinden. Von diesem Gedanken getrieben, lenkte ich mein Pferd an den steilen Abhang eines schwarzen, sumpfigen Teiches, der von keinem Hauch bewegt neben dem Schlosser lag, und spähte ins Wasser. Woche für Woche entsteht ein neues Programm. Woche für Woche gilt es, zahllose Programmstunden und Minuten vorzubereiten, zu ordnen und nicht zuletzt zu produzieren. Doch ein Schauder, stärker als zuvor, schüttelte mich beim Anblick der auf den Kopf gestellten und verzerrten Bilder der grauen Binsen, der gespenstischen Baumstümpfe und der toten, wie leere Augenhöhlen starrenden Fenster. Während man in den Studios produziert, rattern in den Nachrichtenbüros pausenlos die Fernschreiber. Aus den Hauptstädten der Welt, Paris, London, Rom, Washington, kabeln die Korrespondenten ihre politischen Kommentare. In den rollenden Studios aber fahren täglich die Reporter durch das Sendegebiet, um das lebendige Geschehen der Landschaft einzufangen. Nichtsdestoweniger beschloss ich, in diesem schwermutvollen Hause einen Aufenthalt von mehreren Wochen zu nehmen. Sein Eigentümer war einer meiner liebsten Jugendfreunde gewesen. Die Kinder sind nicht nur fleißige Hörer, sondern auch Mitarbeiter. Diese lustige Geschichte scheint unseren Funkkindern besonderen Spaß zu machen. Doch seit unserer letzten Begegnung waren viele Jahre dahingegangen. Und der Lehrer beginnt, ja? Wir nehmen heute das zusammengesetzte Hauptwort durch. Ilse, du kommst an die Tafel und schreibst gleich an, was gesagt wird. Ja, Herr Lehrer. Wer weiß ein zusammengesetztes Hauptwort? Ja, Christel? Die Totenstille. Ja, die Totenstille, richtig. Ilse, schreibe gleich an die Tafel die Totenstille. Ja, Herr Lehrer. Die Totenstille, die Totenstille, die Totenstille, die Totenstille, die Totenstille, die Totenstille, die Totenstille. Da hatte mich jüngst ein Brief erreicht. Ein Brief von ihm, dessen seltsam, ungestümer Charakter keine andere als eine persönliche und mündliche Beantwortung zuließ. Das Schreiben zeugte entschieden von nervöser Aufregung. Der Verfasser sprach von einer heftigen körperlichen Erkrankung, von niederdrückender geistiger Zerrüttung und von dem innigen Wunsch, mich, der ich sein bester und tatsächlich sein einziger persönlicher Freund sei, wiederzusehen. Er hoffe, meine erheiternde Gesellschaft werde seinem Zustande etwas Erleichterung bringen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich beim Regionalprogramm für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Nach Tagesschau und Sportschau kommt das Sandmännchen um 19 Uhr mit einer Geschichte zu den Kindern. Die Art und Weise, in der dies und vieles andere gesagt war, die Herzensbedrängnis, die aus seinem Verlangen sprach, das war es, was mir kein Zögern erlaubte. Und ich gehorchte daher dieser höchst seltsamen Aufforderung unverzüglich. Maybe I'm a problem. Totenstille. Maybe I'm a problem. jetzt schrumpfen. Du sollst schrumpfen. Obgleich wir als Knaben geradezu vertraute Kameraden gewesen waren, wusste ich dennoch recht wenig über meinen Freund. Wisst ihr, wer ich bin? Seine Zurückhaltung war immer außerordentlich gewesen. Sie war ihm ganz selbstverständlich erschienen. Immerhin war mir bekannt, dass seine sehr alte Familie seit unvordenklichen Zeiten wegen einer eigentümlichen Reizbarkeit des Temperaments bekannt gewesen war. Eine Reizbarkeit, die lange Jahre hindurch in vielen erhaben eigenartigen Kunstwerken sich aussprach. Bizarre Fühler, so scheint es, sind den Wohnstätten der Erdbewohner gewachsen. Insektenfühler, die im Äther nach unvergleichlichem Nektar spüren. Wünschelruten für Sphärenschätze. Türme von Stahl und Beton wuchsen allenthalben aus dem Boden. Giganten, bestückt mit elektrotechnischem Hexenwerk, veränderten das trauliche Bild der Heimat. Später betätigte sich dies feinfühlige Empfinden in mancher Handlung großmütiger, doch unauffälliger Mildtätigkeit. Nein, ich brauchte nicht zu zahlen. Ich habe angemeldet und bekam dann die Nachricht, dass die Voraussetzungen für einen Empfang fehlten. Ich möge weitersehen und wenn eines Tages das Bild gut wäre, dann könnte ich zahlen. Zum Abendprogramm im Ersten. Wir beginnen mit dem französischen Spielfilm Hasch mich, ich bin der Mörder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Unsere karnevalistische Direktsendung können Sie in Farbe sehen. In Abänderung des ausgedruckten Programms, meine Damen und Herren, laden wir Sie nun zu zwei besonderen Clubbesuchen ein. Bringen Sie so viel gute Laune mit wie meine Gäste. Willkommen im Club, bei uns im Ersten. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun als deutsche Erstaufführung den amerikanischen Gruselfilm Rache aus dem Reich der Toten. Ich sagte vorhin, dass der einzige Erfolg meines etwas kindischen Beginns, meines Hinabblickens in den dunklen Teich, der gewesen war, den ersten sonderbaren Eindruck, den das Landschaftsbild auf mich gemacht hatte, noch zu vertiefen. Es ist zweifellos. Das Bewusstsein, mit dem ich das Anwachsen meiner abergläubischen Furcht, denn dies ist der rechte Name für die Sache, verfolgte, diente nur dazu, diese Furcht selbst zu steigern. Ein Otto kommt auf uns zu, meine Damen und Herren, dazu noch mit seinen gesammelten Werken. Dieses Stück habe ich schon mal im deutschen Fernsehen gespielt. Ich war schon mal im deutschen Fernsehen. möchten wir Sie noch über die Sendefolge der ARD am heutigen Abend informieren. Die Tagesschau schließt sich an und danach spricht Pfarrer Bernhard Löffler aus Böblingen bis auf zum Sonntag. Und nun, meine Damen und Herren, präsentiert Otto Walkes Ausschnitte aus seinen gesammelten Fernsehwerken. Obwohl man immer sagt, beim deutschen Fernsehen hat man den Eindruck, das sei einer Toilette angeschlossen, man sieht nur Scheiße. So ein Otto kommt auf uns zu, meine Damen und Herren, dazu noch mit seinen gesammelten Werken. Dieses Stück habe ich schon mal im deutschen Fernsehen gespielt. Ich war schon mal im deutschen Fernsehen. Guten Abend. Und bevor Otto Walkes auftritt, möchten wir Sie noch über die Sendefolge der ARD am heutigen Abend informieren. Die Tagesschau schließt sich an und danach spricht Pfarrer Bernhard Löffler aus Böblingen das Wort zum Sonntag. Und nun, meine Damen und Herren, präsentiert Otto Walkes Ausschnitte aus seinen gesammelten Fernsehwerken. Obwohl man immer sagt, beim deutschen Fernsehen hat man den Eindruck, das sei einer Toilette angeschlossen. Man sieht nur Scheiße. Denn ich kannte schon lange das paradoxe Gesetz aller Empfindungen, deren Ursprung das Entsetzen, das Grauen ist. Und einzig dies mag die Ursache gewesen sein, einer seltsamen Vorstellung, die in meiner Seele entstand, als ich meine Augen von dem Spiegelbild im Pfuhl wieder hinaufrichtete auf das Wohnhaus selbst. Es war eine Einbildung. So lächerlich in der Tat, dass ich sie nur erwähne, um zu zeigen, wie lebendig, wie stark die Eindrücke waren, die auf mir lasteten. Hier stehe ich schon, des Chaos viel geliebter Sohn. Faust 2. Wie ich überhaupt klassische Zitate liebe. Wie lieber zweimal warm essen als einmal kalt duschen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guten Abend, liebes Publikum und Sie daheim an den Fernsehschirmen. Einen recht schönen guten Abend. In diesem Augenblick wollen Sie sich den Denkübungen unterwerfen, die ein politisches Magazin nun einmal von Ihnen verlangt. Herr Koch in Washington. Hallo Klaus Börling, können Sie mich wirklich sehen? Ja, wir sehen Sie ausgezeichnet und freuen uns, dass das so großartig mit dem Fernsehsatelliten geklappt hat. Ich bin auch immer furchtbar nervös, wenn ich im Fernsehen auftrete. Können Sie mich alle sehen? Ja? Ein bisschen Nervosität und Aufregung ist immer dabei. Ich habe einen hohen Gast. Begrüßen Sie mit mir den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Herr Präsident, Sie haben die Herzen der Deutschen erobert. Erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass ich heute da bin. Und ich möchte mich entschuldigen. Für mich wäre es heute besser, auf Russisch zu sprechen. Okay? Wir machen viel Show, wir müssen Show machen. Wissen Sie, das deutsche Fernsehen macht ja schon Fronttheater, bevor der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist. Sollte der Kandidat jedoch vorzeitig den Tod finden, so erwartet Sie ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit vielen beliebten Künstlern. Ich hatte so auf meine Einbildungskraft eingearbeitet, dass ich wirklich glaubte, das Haus und seine ganze Umgebung sei von einer nur ihm eigentümlichen Atmosphäre umflutet. Einer Atmosphäre, die zu der Himmelsluft keinerlei Zugehörigkeit hatte, sondern die emporgedunstet war aus den vermorschten Bäumen, den grauen Mauern und dem stummen Pfuhl. Ein giftiger, geheimnisvoller, trüber, träger, kaum wahrnehmbarer, bleifarbener Dunst. Sonne im Herzen ist viel besser als ein Schatten auf der Lunge. Schwarzer Humor, das ist mir Schwarzer Humor ist mir ausdrücklich verboten worden. Dabei heißt es doch immer, Black is beautiful, schwarz ist schön. Apropos, auch Fernsehzuschauer, die ihre Gebühren bezahlt haben, haben jetzt Gelegenheit, schwarz zu sehen. Aus den USA kommen zu uns die Honey Cone und ihr Titel heißt... Man weiß es nicht, mir sagt auch keiner was. Was ich Ihnen jetzt sagen kann, ist, was wir in dieser Sendung haben. Wir werden erfahren, was sich wirklich abspielt zwischen Mann und Frau. Und nun, verehrte Zuschauer, wünschen wir Ihnen viel Vergnügen bei der deutschen Filmkomödie Seitenstechen. Sie erzählt die Geschichte des jungen Angestellten Norbert, der nicht nur Appetit auf junge Damen hat, sehr zum Leidwesen seiner Freundin, sondern auch noch ganz andere Gelüste entwickelt. Eine Frau zwischen Zuckerrohr und Diamant. Ich finde, das sind ganz vielversprechende Titel. Sehr, sehr, sehr, ja. Sehr. Wo waren wir stehen geblieben? Sie hatten eben meine Bluse aufgeknöpft und Ihre rechte Hand war unter meinen Rock gerutscht. Heute ist der Gast Thilo Mischke. Einer der wildesten Investigativreporter Deutschlands und auch einer der aufrichtigsten. Also zum Beispiel das Buch in 80 Frauen um die Welt tut so, als wäre es ein anzüglicher Roman, ist aber eigentlich schon, wenn du willst, so die Vorvorstufe für diese Auslandsreportagen, die ich jetzt mache. Thilo Mischke wird doch nicht Moderator des ARD-Kulturmagazins TTT. Ich habe halt mein Geld damit auch verdient. Das ist so, als freier Journalist ist es gar nicht so leicht, Geld zu verdienen. Hey Felix, ich bin auch in Berlin dabei und für dich würde ich sogar Koks von deinem Schwanz ziehen. Von meinem Geist abschüttelnd, was Traum gewesen sein musste, prüfte ich eingehender das wirkliche Aussehen des Gebäudes. Das Auffallendste an ihm schien mir sein beträchtliches Alter zu sein. Die Zeitläufer hatten ihm seine ursprüngliche Farbe genommen. Ein winzig kleiner Pilz hatte alle Mauern wie mit einem Netzwerk überzogen, dessen feinmaschiges Geflecht von den Dachtraufen herabhing. Verehrte Zuschauer, Sie wissen, wir suchen den millionsten Fernsehteilnehmer. Geh, sind so nett, melden Sie Ihr Gerät an. Schauen, Ihnen tun die 5 Mark nicht weh, uns tun's gut, es kommt dem Programm zunutze. Und Sie kriegen bestimmt ganz was Schönes. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dritte Stunde im Handwerk des Lesens. Wasserleichten Poesie, das heißt schwangere Frauen, das heißt die Rattennester im Leib der Selbstmörderin, das heißt Schauhaus, Sektion, Verwiesung und so fort. Meine Damen und Herren, in der Bundesrepublik gibt es über 50.000 Drogenabhängige. Wir bitten Sie um Ihre freundliche Aufmerksamkeit für Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Meine Damen und Herren, im Alter von 3 Jahren hört Oskar Mazerat auf zu wachsen. Sie erleben die Zeit Martin Luthers, einer Persönlichkeit, die wie kaum eine andere die Geschichte der Deutschen geprägt hat. Und soll ich Ihnen was sagen? Wir werden heute Abend so richtig schön Urlaubsstimmung verbreiten. Guten Morgen, verehrte Zuschauer. Wenn Sie Lust haben, können Sie mit uns in wenigen Minuten nach New York starten. Natürlich nur mit dem ersten Beitrag unseres heutigen Vormittagsprogramms. Meine Damen und Herren, das Paris von Toulouse-Lautrec, das Paris von Picasso und den Surrealisten, das Paris von Hemingway oder das von Sartre und den Existenzialisten, dieses Paris ist zum Mythos geworden. Über Jahrzehnte war Paris die Hauptstadt der Moderne. Gilt das auch heute noch? Wir wollen uns jetzt fragen, in der folgenden Kulturreportage, zeigen wir Ihnen jetzt, welche Überraschungen Paris heute jetzt noch bietet. Liebe Zuschauer, sicher haben Sie bemerkt, dass wir heute nicht wie angekündigt den australischen Kontinent besucht haben, sondern den wilden Colorado in Nordamerika. Wir bitten Sie, dieses Versehen zu entschuldigen. In Abänderung unseres vorgesehenen Programms zeigen wir Ihnen nun den Spielfilm Die Lachbombe. Der ursprünglich vorgesehene Spielfilm Nächstes Jahr, selbe Zeit, wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Guten Tag, liebe Zuschauer. Nach diesem turbulenten Auftakt geht's dann weiter mit dem Schatz im Höllental. Mhm. Doch von irgendwelchem außergewöhnlichen Verfall war das Gebäude noch weit entfernt. Kein Teil des Mauerwerks war eingesunken. Und die noch vollkommen erhaltene Gesamtheit stand in seltsamem Widerspruch zu der bröckelnden Schadhaftigkeit der einzelnen Steine. Dies Haus stand gleichsam da wie altes Holzgetäfel, das in irgendeinem unbetretenen Gewölbe viele Jahre lang vermoderte, ohne dass je ein Lufthauch von draußen es berührte, und das darum in all seinem inneren Verfall stattlich und lückenlos dasteht. Das Herz des Senders aber ist das eigentliche Sendehaus. Hier, wie überall im Funkbetrieb, ist bei der Kontrolle der komplizierten Apparaturen ständige Wachsamkeit erforderlich, damit sich der Sender auch nicht den kleinsten Äther-Seitensprung erlaubt. Wachsam muss auch der Intendant eines solchen Senders sein, der auf der Kommandobrücke die gesamte Verantwortung für den Kurs seines Funkschiffes zu tragen hat. Ich darf Ihnen jetzt noch einmal eine Luftaufnahme zeigen, die Ihnen einen Überblick über das gesamte Gelände ermöglicht. Hier am Turm ist der Eingang zu dem eigentlichen langgestreckten Funkhaus. Anschließend haben wir ein Studio, dann die UKW-Studios und den großen Sendesaal mit dem Eingangsflügel. Der große neue Sendesaal bietet viele Möglichkeiten. Ja, es sind ungefähr 70% des Baubestandes aus einem haltbaren, witterungsbeständigen Kalkstein gebaut. Die restlichen 30% allerdings bestehen aus einem weichen Sandstein, der sehr stark verwittert, und zwar hauptsächlich die letzten 50 Jahre. Wir haben besonders große Schäden an der Westfassade und am Nordturm. Außer diesen Zeichen eines allgemeinen Verfalls bot das Haus jedoch nur wenige Merkmale von Baufälligkeit. Vielleicht hätte allerdings ein scharf prüfender Blick einen kaum wahrnehmbaren Riss entdecken können, der an der Frontseite des Hauses vom Dach im Zickzack die Mauer hinunterlief, bis er sich in den trüben Wassern des Teiches verlor. Für jeden sichtbar zieht sich von der Erde bis zum Dach ein einziger Riss. Ja, dieser Riss, den Sie hier sehen, der geht quer in das Zimmer hinein. Die Folge ist ungehinderter Eintritt der Kaltluft. Diese Risse natürlich sind davon, dass das Fundament erstens zu schwach gewesen ist und zweitens das Fundament auf aufgefüllten Boden gemacht wurde. Diese Dinge bemerkte ich, während ich über einen kurzen Dammweg zum Hause hinaufritt. Ein wartender Diener nahm mein Pferd und ich trat unter den gotisch gewölbten Torbogen der Halle. Ein Kammerdiener mit leichtem, leisem Schritt führte mich schweigend durch dunkle und gewundene Gänge bis in das Arbeitszimmer seines Herrn. Vieles, was ich unterwegs erblickte, trug irgendwie dazu bei, das unbestimmte, niederdrückende Gefühl, von dem ich schon gesprochen habe, zu verstärken. Guten Abend, meine lieben Freunde. Heute hat mich aus dem Frankfurter Zoo hier ins Studio das Orangmädchen Sali begleitet. Zusammen mit Andrea Berg, Rolf Zukowski, Thomas Gottschalk, Semino Rossi, Andy Borg, DJ Ötzi. Meine Damen und Herren, Martin Held, Hardy Kröger und Marianne Koch. Meine Damen und Herren, Dieter Borsche und Maria Schell. Heute mit dem Opernsänger René Collo, der deutschen Darstellerin Elke Sommer, die es in den USA zu etwas gebracht hat. Der Schlagersängerin Katja Epstein, die jetzt ihr schauspielerisches Talent beweisen will. Und andere Stars unseres Magazins sind Julia McGinnis und der Schweizer Liedermacher Stefan Sulke. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute unser Mann im Dschungel. Als den Mann, der sich plötzlich allein im tropischen Regenwald wiederfindet, sehen Sie Armin Müller-Stahl. Meine Damen und Herren, leider kann das Gespräch, das Günter Gauss mit Armin Müller-Stahl führen wollte, nicht stattfinden. Seit gestern liegt Herr Müller-Stahl mit einer schweren Grippe im Bett. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie zur ersten Sendung des Weltspiegel. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Fernsehreihe. Und zwar in einer neuen Fernsehreihe des Ersten Deutschen Fernsehens. Wir wollen uns jetzt montags immer treffen, nicht jeden Montag, Sie sollen verschont bleiben, aber alle 4 Wochen, 8-mal im Jahr. Das erste Fernsehgespräch über den Atlantik, geführt über einen Nachrichtensatelliten. So etwas hat es bisher noch nicht gegeben. Meine Damen und Herren, da möchte ich noch etwas tun. Ich möchte einmal wieder das deutsche Fernsehen missbrauchen. So konnte ich mit den Mitteln des Fernsehens große Touristenströme in die ostafrikanischen Nationalparks lenken. Und Sie zu Hause, meine Damen und Herren, darf ich bitten, jetzt ganz besonders gut aufzupassen. Diese Dinge um mich her. Das alles waren Dinge, die schon meiner Kindheit vertraut gewesen waren, wie ich mir unumwunden eingestehen musste. Dennoch wunderte ich mich, was für unheimliche Vorstellungen so gewöhnliche Dinge erwecken konnten. Jetzt riss der Kammerdiener eine Türe auf und führte mich hinein zu seinem Herrn. Das Zimmer, in dem ich mich nun befand, war sehr groß und hoch. Die Fenster waren lang und schmal und hatten gotische Spitzbogenformen. Sie befanden sich so hoch über dem schwarzen eichenen Fußboden, dass man nicht an sie heranreichen konnte. Wir wollen über Fenster reden, weil sie so wichtig sind, weil so viel falsch gemacht wird und weil es schade ist, dass so viel falsch gemacht wird und weil es so einfach ist, es besser zu machen. Am mühelosesten geht es bei einem alten Haus, das noch seine alten Fenster hat. Ein schwacher Schimmer rötlichen Lichtes drang durch die vergitterten Scheiben herein und reichte gerade hin, die hervortretenden Gegenstände des Gemachs erkennbar zu machen. Fenster sind mehr als nur ein Loch für Tageslicht. Doch mühte sich das Auge vergebens, bis in die entfernten Winkel des Zimmers oder in die Tiefen der schmuckreichen Deckenwölbung vorzudringen. Fenster sind wichtig. Fenster sind das schönste Bild, das in Ihrer Wohnung hängen wird, in jedem Zimmer. Schlicht und klar soll das Haus sein, ohne Krampf und Kremskrams. Aber Fenster braucht es. Fenster sind sein schönster Schmuck. Das ist also jener Raum, an dem wir jeden Abend senden. Dunkle Teppiche hingen an den Wänden. Die Einrichtung war im Allgemeinen überladen, prunkvoll, unbehaglich, altmodisch und schadhaft. Wie Sie bereits gemerkt haben werden, meine Damen und Herren, befinden wir uns hier im neuen Fernsehstudio. Ein schöner großer Raum, eben gerade fertig geworden. Ich fühlte, dass ich eine Luft einatmete, die schwer von Gram und Sorge war. Wie ernste, tiefe, unheilbare Schwermut lastete es hier auf allem. Dass die Sorgen nicht ganz unbegründet sind, zeigt dieser Riss im Schlafzimmer, der durch die Wand hindurchgeht und den Bauherrn befürchten lässt, die Hausfront werde bald zusammenstürzen. Bei meinem Eintritt erhob er sich von einem Sofa, auf dem er lang ausgestreckt gelegen hatte, und begrüßte mich mit warmer Lebhaftigkeit, die mir zuerst übertrieben schien. Etwa als gezwungene Liebenswürdigkeit des blasierten Weltmannes. Ein Blick jedoch auf sein Gesicht überzeugte mich von seiner völligen Aufrichtigkeit. Vielen Dank für diese herzliche Begrüßung. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man rauskommt und weiß, dass man willkommen ist. Und das wusste ich schon vor Ihrem wirklich sehr herzlichen Applaus, denn man hat mir erzählt, dass die Karten für die heutige Live-Sendung und schon für die gestrige Generalprobe innerhalb von einer Dreiviertelstunde ausverkauft waren. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Treue. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. So emotional, so berührend, so herzlich wollten alle nur eins: Danke sagen. Wir setzten uns. Und da er nicht gleich sprach, betrachtete ich ihn minutenlang und wurde von Mitleid und Grauen ergriffen. Sicherlich, kein Mensch hatte sich je in so kurzer Zeit so schrecklich verändert wie er. Nur mit Mühe gelang es mir, die Identität dieser gespenstischen Gestalt da vor mir mit dem Gefährten meiner Kindheit festzustellen. Doch seine Gesichtsbildung war immer merkwürdig und auffallend gewesen. Eine leichenhafte Blässe, große, klare und unvergleichlich leuchtende Augen, Lippen, die etwas schmal und sehr bleich waren, aber von ungemein schönem Schwunge, eine Nase von edelzartem Schnitt, doch mit ungewöhnlich breiten Nüstern, ein schön gebildetes Kinn, dessen wenig kräftige Form einen Mangel an sittlicher Energie verriet. Haare, die feiner und zarter waren als Spinnenfäden. Ich hätte mal eine Frage. Sind alle, die dort bei Ihnen im Studio sind, geschminkt? Wir müssen zugeben, ja. Wir sind geschminkt, aber das hat nichts mit mehr oder weniger großer Eitelkeit zu tun, sondern ist aus bildtechnischen Gründen einfach Erfolg. Herr Dr. Rindfleisch, vielleicht können Sie es besser sagen. Nun, die Kamera hat eine fotoempfindliche Schicht, die nicht so arbeitet wie die Netzhaut des menschlichen Auges. Und damit Sie ein natürliches Bild sehen, müssen wir in dem Studio ein künstliches Bild schaffen. Da bleibt uns nun einmal nichts übrig. Ja, genügt Ihnen das, Frau Jeder? Ja, also ich hätte ganz gerne mal einen Herrn gesehen neben einem geschminkten Herrn, also einen ungeschminkten. Ja, da müssen wir mal ungeschminkten herholen. Herr Seibert, kommen Sie hier. Jetzt also groß auf den ungeschminkten Kollegen. Ist das ein Unterschied? Ich glaube, Sie können sehr viel Geld sparen. Ja? Mit der Schminke. Und nun? Hatte die übertriebene Entwicklung dieser charakteristischen Einzelheiten genügt, den Ausdruck seiner Züge derart zu verändern, dass ich nicht einmal wusste, ob er es wirklich war? Vor allem war ich bestürzt, ja, entsetzt, von der jetzt gespenstischen Blässe der Haut und dem jetzt übernatürlichen Strahlen des Auges. Das seidige Haar hatte ein ungewöhnliches Wachstum entfaltet. Und wie es da so seltsam, wie hauchzarter Altweibersommer sein Gesicht umflutete, konnte ich beim besten Willen nicht dies arabeskenhaft verschlungene Gewebe mit dem einfachen Begriff Menschenhaar in Beziehung bringen. Heute mit dem Thema Die Lust am Untergang, Apokalypse und Zeitenwende. Unser Thema heute: Lust am Untergang und Romantik des Ausnahmezustands. Wörter und Sprüche haben Konjunktur, in denen das Unbehagen nach Ausdruck sucht. Das Unbehagen und die Angst vor dem Untergang der Menschen und aller Menschlichkeit. Karikaturen gibt es, in denen der Planet immer häufiger mit einer Lunte versehen dargestellt wird oder als Erdball, der bis zum Platzen mit Dynamit gefüllt ist. Sind wir noch zu retten? Das sind Fragen, die von Liedermachern und Poeten immer häufiger aufgegriffen werden und auf die sie ihre Fantasie konzentrieren. Also einerseits ist das eine Mode, vorübergehende Mode, oder ist andererseits, dass die Katastrophenstimmung sozusagen ein Merkunternehmen zum Merken dessen, was tatsächlich sozusagen bedrohlich da ist. Es könnte hier noch eine dritte Möglichkeit sein, dass nämlich die Entwicklung von Hochkulturen Katastrophengefühle sozusagen nahelegen, vielleicht gerade nicht erzwingen, aber zwanglos sozusagen freisetzen. Im Benehmen meines Freundes überraschte mich sofort eine gewisse Verwirrtheit. Seiner Rede fehlte der Zusammenhang. Und ich erkannte dies als eine Folge seiner wiederholten, kraftlosen Versuche, ein ihm innewohnendes Angstgefühl, das ihn wie Zittern überkam, zu unterdrücken. Einer heftigen, nervösen Aufregung Herr zu werden. Ich war allerdings auf etwas derartiges gefasst gewesen. Sowohl sein Brief, als auch meine Erinnerungen an bestimmte Wesenseigenheiten des Knaben hatten mich darauf vorbereitet. Und auch sein Äußeres, wie sein Temperament, ließen dergleichen ahnen. Ich möchte nochmal gegen das anrennen, was hier gesagt worden ist. Und zwar erstens dadurch, dass ich feststelle, dass Angst in unserer jetzigen Situation wahrscheinlich der letzte natürliche Impuls ist, den wir noch besitzen. Und dass wir schlecht beraten sind, dumm sind, wenn wir diese Angst diskreditieren. Sein Wesen war abwechselnd lebhaft und mürrisch. Seine Stimme, die eben noch zitternd und unsicher war, wenn die Lebensgeister in tödlicher Erschlaffung ruhten, flammte plötzlich auf zu heftiger Entschiedenheit, wurde schroff und nachdrücklich. Dann schwerfällig und dumpf, bleiern, einfältig. Es wird drüber weggeredet, es wird wegvernünftelt, wegrationalisiert, was da auf uns zukommt. Ich denke, dass wenn es ein Symptom gibt für Zeitgeist und für unsere jetzige Situation, dieses Symptom nicht apokalyptische Gefühle sind, sondern dieses Symptom ist die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig mit Podiumsdiskussionen, Fernsehfilmen und die Augen dafür verschließen, was da auf uns zukommt. Die Philosophie ist damit angefangen, dass sie den Anfang denken wollte. Wir müssen endlich so weit kommen, das Ende zu denken. Und zwar ohne bildungsbürgerliche Saltos, direkt, klar. Wie verhalten wir uns dazu? Wie wird es aussehen? Ich spreche von der Apokalypse. Etymologisch heißt das Offenbarung. Und was wird da offenbar in dieser Apokalypse? Das, was wir schon immer gewesen sind, unsere gesamte Gattungsgeschichte lang. Untiere. Untiere, jawohl. Untiere, und zwar im doppelten Wortsinn, Nichttiere und Bestien. Und da können wir anfangen zu reden. So sprach er also von dem Zweck meines Besuches, von seinem dringenden Verlangen, mich zu sehen, und von dem trostreichen Einfluss, den er von mir erhoffe. Nach einer Weile kam er auf die Natur seiner Krankheit zu sprechen. Es war, sagte er, ein ererbtes Familienübel. Ein Übel, für das ein Heilmittel zu finden, er verzweifle. Nichts weiter als nervöse Angegriffenheit, fügte er sofort hinzu, die zweifellos bald vorübergehen werde. Sie äußere sich in einer Menge unnatürlicher Erregungszustände. Einige derselben, die er mir nun beschrieb, verblüfften und erschreckten mich. Doch mochte an dieser Wirkung seiner Ausdrucksweise die Form seines Berichtes schuld sein. Nachdem das Haus bereits fertig gewesen ist, hat sich gezeigt, dass Risse kommen. Diese Risse natürlich sind davon, dass das Fundament erstens zu schwach gewesen ist und zweitens das Fundament auf aufgefüllten Boden gemacht wurde. Dadurch hat sich das Gesetz, das Fundament und die Risse sind, wie Sie sehen, hier gekommen. Und nun, nachdem die Risse ganz klein waren, hat man nur gesagt, ja, man muss abwarten, und sie sind allerdings immer größer geworden. Und nachdem sie riesengroß waren, wie Sie sehen hier jetzt, hat man dann eingesehen, dass etwas gemacht werden muss, dass also wahrscheinlich das Fundament abgesunken ist. Er litt viel unter einer krankhaften Verschärfung der Sinne. Nur die fadeste Nahrung war ihm erträglich. Und es gab nur einige besondere Tonklänge, und diese nur von Saiteninstrumenten, die ihn nicht mit Entsetzen erfüllten. Ich sah, dass er der Furcht, dem Schreck, dem Grauen sklavisch unterworfen war. Ich werde zugrunde gehen, sagte er. Ich muss zugrunde gehen. An dieser beklagenswerten Narrheit. So und nicht anders wird mich der Untergang ereilen. Ich fürchte die Ereignisse der Zukunft. Nicht sie selbst, aber ihre Wirkungen. Ich schaudere bei dem Gedanken, irgendein ganz geringfügiger Vorfall könne die unerträgliche Seelenerregung verschlimmern. Ich habe wirklich kein Entsetzen vor der Gefahr, nur vor ihrer unvermeidlichen Wirkung, vor dem Schrecken. In diesem entnervten, in diesem bedauernswerten Zustand fühle ich, dass früher oder später die Zeit kommen wird, da ich beides, Vernunft und Leben, hingeben muss, verlieren im Kampf mit dem grässlichen Phantom Furcht. Das müsste man sich ungefähr so vorstellen, dass die Menschen ja seit je als angstfähige Lebewesen leben. Sie beziehen sich durch Angst auf die Welt und Wirklichkeit, arbeiten das um in bestimmte Angst, das nennt man dann bei den Philosophen Furcht, und Furchtmöglichkeiten werden dann bewältigt, indem man die Furchtanlässe durch Kultur aus der Welt bringt. In diesem Augenblick wird sozusagen die große Angstbereitschaft arbeitslos und erhebt sich nun als Grundstimmung, gerade in der etablierten Hochkultur, und geht auf die Suche, sich zu konkretisieren, und sucht sich Gelegenheiten, gewissermaßen Angst zu haben. Und der Mensch hat dann schließlich Angst vor dem, was da ist, nämlich vor der Hochkultur selber. Noch einen anderen sonderbaren Zug seiner geistigen Verfassung erfuhr ich nach und nach, aus abgerissenen, unbestimmten Andeutungen. Er war hinsichtlich des Hauses, das er bewohnte, in gewissen abergläubischen Vorstellungen befangen. Schon seit Jahren hatte er sich nicht mehr aus dem Hause herausgewagt. Infolge eines Einflusses, dessen eingebildete Wirkung er mir in so unbestimmten, schattendunkeln Worten mitteilte, dass ich sie hier nicht wiedergeben kann. Wie er sagte, hatten einige Besonderheiten in der Bauart und dem Baumaterial seines Stammschlosses in dieser langen Leidenszeit auf seinen Geist Einfluss erlangt. Einen Einfluss also, den das Physische der grauen Mauern und Türme und des trüben Pfuhls, in den sie alle hinabstarrten, auf seine Psyche ausübte. Wir haben uns das von Fachleuten erklären lassen und haben ein kleines Modell gebaut, in dem man das schematisch darstellen kann. Danach steht das Haus zur Hälfte auf einem weichen Boden. Das geht aus Probebohrungen hervor, die von einem, wie es wörtlich heißt, wiederholt bei solchen Bohrungen tätigen Arbeiter. Der verwandte dann auch nicht die richtigen geologischen Bezeichnungen, sondern schrieb schlicht in das Protokoll dieser Bohrungen: Humus bis 80 cm, Moor bis 1,20 Meter. Moor, das heißt doch wohl auch für den dümmsten Laien, dass es sich um einen weichen Boden handelt. In einem solchen Falle wäre eine sehr sorgfältige Berechnung der Fundamente nötig gewesen. Offenbar ist das hier nicht geschehen. Fachleute nämlich erklären uns, dass das Haus jetzt auf diesem moorigen Boden hin und her wackeln kann, dass sich auch im Haus selbst in der Mitte Spannungen ergeben können. Jedoch gab er zögernd zu, dass die seltsame Schwermut, unter der er leide, einer natürlicheren, gewissermaßen handgreiflicheren Ursache zugeschrieben werden könne, nämlich der schweren und langwierigen Krankheit, ja, der offenbar nahen Auflösung einer zärtlich geliebten Schwester, der einzigen Gefährtin langer Jahre, der letzten und einzigen Verwandten auf Erden. Ihr Hinscheiden, sagte er mit einer Bitterkeit, die ich nie vergessen kann, würde ihn den Hoffnungslosen, Gebrechlichen, als den Letzten des alten Geschlechtes zurücklassen. Während er sprach, durchschritt seine Schwester langsam den entfernten Teil des Gemachs und verschwand, ohne meine Anwesenheit beachtet zu haben. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer, ich begrüße Sie zu unserem Abendprogramm. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer, ich begrüße Sie zu unserem Abendprogramm. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer, ich begrüße Sie zu unserem Abendprogramm. Ich betrachtete sie mit maßlosem Erstaunen, das nicht frei war von Entsetzen. Und dennoch konnte ich mir keine Rechenschaft geben über das, was ich fühlte. Das ist doch Fernsehen. Fernsehen muss dabei sein, immer aktuell sein. Das ist doch Fernsehen. Fernsehen muss dabei sein, immer aktuell sein. Das ist doch Fernsehen. Fernsehen muss dabei sein, immer aktuell sein. Wie Erstarrung kam es über mich, als meine Augen ihren entschwebenden Schritten folgten. Als ich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, suchte mein Blick unwillkürlich und begierig das Antlitz des Bruders. Aber er hatte das Gesicht in den Händen vergraben. Und ich konnte nur bemerken, dass seine mageren Finger, zwischen denen viele leidenschaftliche Tränen hindurchsickerten, von noch gespenstischerer Blässe waren als gewöhnlich. Das ist doch Fernsehen. Fernsehen muss dabei sein, immer aktuell sein. Schon lange hatte die Krankheit der Lady der Geschicklichkeit der Ärzte gespottet. Sie sind jetzt die dienstälteste Fernsehansagerin, ist ja, das wahr? Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als Sie hier im Studio auf einem kleinen Thron saßen. Oh nein, ich stand. Sie standen? Genau wie heute, jawohl. Ich habe die ersten Ansagen nur im Stehen gemacht. Ach, aber ja. Ein Thron war bereitgestellt, wohl wenn Sie schwach werden würden. Richtig, ja. Denn eine Art von Schreckstarre hatte Sie gepackt. Eine beständige Apathie, ein langsames Hinwelken und häufige, wenn auch vorübergehende Anfälle, vermutlich kataleptischer Natur, das war die ungewöhnliche Diagnose. Verwirrung plus Mischung aus Fiktion und Wirklichkeit ergibt Spannung. Ausreden, Verwechslungen und Schwindeleien am laufenden Band bringen die agierenden Personen in immer neue, irrwitzige Situationen. Fantasievolle Action, effektvolle Tricks und hübsche Mädchen beherrschen das Geschehen. Das spannende und tricktechnisch aufwendige Weltraumabenteuer beschreibt eine aufregende Endzeitvision vom Kampf zwischen Menschen und außerirdischen Wesen. Diese Ruhe jetzt ist mir scheinbarer Natur. Innerlich ist die Ansagerin weniger ausgeglichen. Zwei Ansageversionen muss sie nun auswendig lernen, nachdem bekannt ist, dass das bayerische Programm möglicherweise ausfällt und Hamburg einspringen muss. Bislang hatte sie standhaft der Gewalt der Krankheit getrotzt und war noch nicht bettlägerig geworden. Am Tage meiner Ankunft aber unterlag sie gegen Abend der vernichtenden Macht des Zerstörers. So berichtete ihr Bruder mir des Nachts in unaussprechlicher Aufregung. Und ich erfuhr, dass der flüchtige Anblick, den ich von ihr gehabt, wohl auch der letzte gewesen sein werde. Dass sie wenigstens lebend nicht mehr von mir erblickt würde. Aha, ich scheine schon auf Sendung zu sein. Ein herzliches Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuschauer. Oder auch einen schönen guten Abend. Kurz ein Blick auf das weitere Programmangebot im Ersten. Um 21 Uhr lädt sie Caroline Reibe wieder zu einem Viertelstündchen mit bekannten Melodien ein. Um 23 Uhr zeigen wir Ihnen noch den ersten Kinofilm von Peter Handke. Um 0.55 Uhr beschließen wir dann den Sendeabend in der ARD. In den nächsten Tagen wurde ihr Name weder von ihm noch von mir erwähnt. Und während dieser Zeit war ich ernstlich und angestrengt bemüht, meinen Freund seinem Trübsinn zu entreißen. Wir malten und lasen zusammen, oder ich lauschte wie im Traum seinen seltsamen Improvisationen auf der Gitarre. Wow! Wie nun eine innige und immer innigere Vertrautheit mich immer rückhaltloser eindringen ließ in die Tiefen seiner Seele, kam ich immer mehr zu der bitteren Erkenntnis, dass alle Versuche vergeblich sein mussten, ein Gemüt zu erheitern, dessen Schwermut wie eine ewig unwandelbare positive Eigenschaft sich ergoss und alle Dinge der Welt stetig und ausnahmslos mit düsteren Strahlen beflutete. Premiere einer neuen Spielart der Malerei. Schöpfung eines neuen Ismus. Tenebrismus heißt das Ganze. Malerei in Dunkelheit. Ich werde stets ein Andenken bewahren an die vielen feierlich ernsten Stunden, die ich so allein mit dem Haupt des Hauses zubrachte. Dennoch ist es mir nicht möglich, einen Begriff zu geben von dem Charakter der Studien oder Beschäftigungen, in die er mich einspann oder zu denen er mich hinwies. Sein übertriebener, ruheloser, geradezu krankhafter Idealismus warf auf all unser Tun einen schwefelig feurigen Glanz. Die semantische Malerei ist eine Malerei, von der wir glauben, dass die Verwendung der Zeichen neue Ideen und neue Gedanken beinhalten. Unsere Malerei, die semantische Malerei, ist eine Malerei, die Zeichen organisiert. Wir glauben, dass die Wiederholung, die rhythmische Abfolge von Zeichen, eine Möglichkeit rationaler Durchdringung ist. Die Bildwerke, die seine rastlose Fantasie erstehen ließ und die seine Hand in wunderbar verschwommenen Strichen wiedergab, weckten in mir ein tödliches Grauen, das umso grausiger war, als ich nicht enträtseln konnte, weshalb diese Bilder mich so schauerlich berührten, so lebhaft sie mir auch vor Augen stehen. Ich würde mich vergeblich bemühen, mehr von ihnen wiederzugeben, als eben möglich ist, mit Worten flüchtig anzudeuten. Das sind im Einzelnen Zeichen, die wir als Gesten, als Grundgesten definiert haben. Und zwar die Zeichen vertikal, horizontal, gekreuzt, Kreis, Ondulation, Zickzack. Und Spiral. Diese Zeichen werden organisiert. Sie werden durch Reihung, Addition, also Reihung, das ist die Reihung einer vertikalen, und durch Juxtaposition. Das ist das Aneinanderfügen. Und dadurch entstehen also Komplexe einer sehr starken poetischen Kraft und Wirkung. Durch die übertriebene Einfachheit, ja, Nacktheit seiner Bilder, fesselte er, erzwang er die Aufmerksamkeit. Wenn je ein Sterblicher vermochte, eine Idee zu malen, so war er es. Mich wenigstens überwältigte, unter den damals obwaltenden Umständen, bei den reinen Abstraktionen, die der Hypochonder wagte, auf die Leinwand zu werfen, mich überwältigte eine ganz unerhörte Ehrfurcht. Wenn man unbefangen diese Bilder betrachtet, kommt man auf den Gedanken, sind das eigentlich noch Bilder? Können sie noch so genannt werden? Sind das nicht eher Dekorationen? Also Vorlagen, Muster für Tapeten eventuell, jedenfalls Flächenschmuck, Wandschmuck für moderne Innenräume. Ein Bild, Herr Doktor, Gebilde der Natur und geometrische Zeichnungen, Tapeten, Dekorationen, das alles sind ästhetische Gebilde. Aber einzig und allein das Bild des Künstlers ist eine Expression des menschlichen Geistes und gibt seine Ordnungen und seine Probleme wieder. Eines der fantastischen Gemälde meines Freundes, ein Bild, das nicht so streng abstrakt war, sei hier schattenhaft nachgezeichnet. So gut es Worte eben können. Es war ein kleines Bild und zeigte das Innere eines ungeheuer langen, rechtwinkligen Gewölbes oder Tunnels mit niederen, glatten, weißen Mauern, die sich ohne jede Teilung schmucklos und endlos hinzogen. Durch gewisse feine Andeutungen in der Zeichnung des Ganzen wurde im Beschauer der Gedanke erweckt, dass dieser Schacht sehr, sehr tief unter der Erde lag. Nirgends fand sich in dieser Höhle eine Öffnung und keine Fackel noch andere künstliche Lichtquelle war wahrnehmbar. Dennoch quoll durch das Ganze eine Flut intensiver Strahlen und tauchte alles in eine gespenstische und ganz unvermutete Helligkeit. Worin besteht hier das Problem? Bei diesen Bildern besteht das Problem allein in dem Vorgang zwischen Betrachter und Leinwand. Ich habe vorhin schon von der krankhaften Überreizung der Gehörsnerven gesprochen, die dem Leidenden alle Musik unerträglich machte, ausgenommen die Klangwirkung gewisser Saiteninstrumente. Vielleicht war es hauptsächlich diese Einschränkung, durch die er auf die Gitarre angewiesen war, die seinen Vorträgen solch fantastischen Charakter lieh. Style. Aber das erklärte noch nicht die feurige Lebendigkeit dieser Impromptu. Sicherlich waren sie, sowohl was die Töne als was die Worte anbetraf, denn nicht selten begleitete er sein Spiel mit improvisierten Versgesängen, das Resultat jener intensiven geistigen Anspannung und Konzentration, von der ich schon früher erwähnte, dass sie nur in besonderen Momenten höchster künstlerischer Erregtheit bemerkbar war. Die Worte einer dieser Rhapsodien sind mir noch gut in Erinnerung. Sie machten wohl einen umso gewaltigeren Eindruck auf mich, als ich in ihrem mystischen Inhalt eine verborgene Andeutung zu entdecken glaubte, dass er ein klares Bewusstsein davon habe, wie sehr seine erhabene Vernunft ins Wanken geraten sei. Die Verse, die betitelt waren »Der verzauberte Palast«, lauteten ungefähr, wenn nicht wörtlich, so. In der Täler grünstem Tale hat von Engeln einst bewohnt, gleich des Himmels Kathedrale, gold durchstrahlt, ein Schloss gethront. Rings auf Erden diesem Schlosse keines glich, herrschte dort mit reichem Trosse der Gedanke königlich. Once I had an empire in a gold. used to be great. They used to cheer when they saw my face. Now I fear I have fallen from grace. Perlengleich, rubinenglutend, war des stolzen Schlosses Tor. Ihm entschwebten flutend, flutend, süße Echos, die im Chor weithin klingend froh besangen, süße Pflicht ihres Königs Heeres prangen in der Weisheit Himmelslicht. Once I was the great hope for a dynasty. Crowds would hang on my words and they trusted me. The faith was strong, but I pushed it too far. I held that grudge till it tore me apart. Schwarze Sorgen stürzten roh des Königs Thron. Trauert, Freunde, denn kein Morgen wird ein Schloss wie dies umlohnen. Was da blühte, was da glühte, Herrlichkeit. Eine welke Märchenblüte ist's aus längst begrabener Zeit. Das Ding ist zu teuer, zu träge und vor allem auch zu links. Also, es geht um luxuriöse Dienstwagen mit Massagesitzen. Es geht um teure Beraterverträge und heimliche Boni. Meine tägliche Gehirnwäsche gibt mir heute bei den Öffentlich-Rechtlichen. Es wird eine staatstreue Berichterstattung gemacht, so stelle ich fest. Ich gucke das auch nicht mehr. Wir haben die Nase gestrichen, voll von staatlicher Gesinnungspropaganda. Nach allen Skandalen bei der ARD, nach aller Verschwendungssucht, wie sie sich in den Chefetagen die Taschen vollgesteckt. In dieser Woche platzte eine Nachricht herein wie eine Bombe. Die ARD plant insgeheim, ganz geheim, also hinter den Kulissen, plant sie tatsächlich eine Gebührenerhöhung. Und durch glutenrote Fenster werden heute Wanderer sehen ungeheure Wahngespenster, grauenhaft im Tanz sich drehen. Aus dem Tor in wilden Wellen wie ein Meer lachend ekle Geister quellen. Ach, sie lächeln niemals mehr. Jetzt bin ich schon in Abschiedsstimmung. Ja, aber das hat ja auch dieses leichte, wehmütige, ist auch perfekte Lesestimmung für bestimmte Bücher. Ja, aber wehmütig mag ich nicht. Oh, ich mag lieber fröhlich und übersprudelnd. Aber diese Wehmut, übersprudeln schreibt keine Bücher. Wehmut, Schmerz, Abschied, Nostalgie, das schreibt Bücher. Ja, naja. Und das ist Eat, Read, Sleep, euer Bücher-Podcast der Herzen. Und alle Folgen findet ihr in der ARD. Unsere Bücher. Die Bücher, die jahrelang des Kranken hauptsächliche Geistesnahrung gebildet hatten, entsprachen, wie vermutet werden konnte, diesem fantastischen Charakter. Und mit Eat, Read, Sleep wollen wir feiern, wie viel Freude das Lesen machen kann. Jedes Buch nämlich ist eine kleine Reise. Genau, und wir sprechen wirklich über diese ganze Bandbreite der Literatur. Also mal erschütterndes Nobelpreismaterial und mal auch Fantasy mit sprechenden Drachen und so. Alles dabei, Hauptsache immer mit Leidenschaft. Wir grübelten gemeinsam über solchen Werken wie Ververs et Chartreuse von Grasset, Belphegor von Machiavelli, Himmel und Hölle von Swedenborg, Die unterirdische Reise des Nikolaus Klim von Holberg, Die Chiromantie von Robert Flood, von Jean d'Antagine und von de la Chambre, brüteten über der Reise ins Blaue von Tieck und der Stadt der Sonne von Campanella. Ein Lieblingsbuch war eine kleine Oktavausgabe des Directorium Inquisitorium des Dominikaners Emmerich von Giron. Und es gab Stellen in Pomponius Mela über die alten afrikanischen Satyren und Ögipans, vor denen er stundenlang träumend sitzen konnte. Sein Hauptentzücken jedoch bildete das Studium eines sehr seltenen und seltsamen Buches in gotischem Quartformat, einem Handbuch einer vergessenen Kirche. Des Vigiliae Mortuorum Secundum Corum Ecclesiae Maguntinae. Ich konnte nicht anders, als an das seltsame Ritual dieses Werkes und seinen wahrscheinlichen Einfluss auf den Schwermütigen denken, als er eines Abends, nachdem er mir kurz mitgeteilt hatte, dass die Lady nicht mehr sei, seine Absicht äußerte, den Leichnam vor seiner endgültigen Beerdigung in einer der zahlreichen Grüfte innerhalb der Grundmauern des Gebäudes aufzubewahren. Meine Damen und Herren, wie Sie sicherlich bemerkt haben, beginnt unser Spielfilm circa eine Viertelstunde später und die darauffolgende Sportsendung voraussichtlich gegen Mitternacht. Wir zeigen Ihnen nun in deutscher Erstaufführung den amerikanischen Spielfilm Die falsche Schwester. Die rein äußere Ursache, die er für dieses Vorgehen angab, war solcher Art, dass ich mich nicht aufgelegt fühlte, darüber zu diskutieren. Er, der Bruder, war, wie er mir sagte, zu diesem Entschluss gekommen, infolge des ungewöhnlichen Charakters der Krankheit der Dahingeschiedenen. Infolge gewisser eifriger und eindringlicher Fragen ihres Arztes und infolge der abgelegenen und einsamen Lage des Begräbnisplatzes der Familie. Liebe Zuschauer, Woche für Woche föhnen, toupieren und färben Friseure in ihrer Freizeit um die Wette. Ob bei der Coiffeur-Diffusion in Paris, dem Franz-Störer-Wettbewerb in Darmstadt oder beim Wettbewerb um das Goldene Schiffshebewerk in Waltrop. Aus der Welt der außergewöhnlichen Haare nun der folgende Beitrag des Südwestfunks in unserer ARD-Reihe, der Dokumentarfilm. Auf sein Bitten half ich ihm bei den Vorkehrungen für die vorläufige Bestattung. Nachdem der Körper eingesargt worden war, trugen wir ihn beide ganz allein zu seiner Ruhestätte. Die Gruft, in der wir ihn beisetzten, war so lange nicht geöffnet worden, dass unsere Fackeln in der drückenden Atmosphäre fast erstickten und uns nur wenig gestatteten, Umschau zu halten. Im Schallarchiv stellt man unterdessen die Musik für die Sendung zusammen. 50 bis 60 Titel sind es, die täglich über den Äther geschickt werden. Schlagerwünsche können nur selten berücksichtigt werden. Tante Ilses Wunsch nach dem Gefangenenchor aus Nabucco leider auch nicht. Die Gruft war eng, dumpfig und ohne jegliche Öffnung, die Licht hätte einlassen können. Sie lag in beträchtlicher Tiefe, genau unter dem Teil des Hauses, in dem sich mein eigenes Schlafgemach befand. Augenscheinlich hatte sie in früheren Zeiten der Feudalherrschaft als Burgverlies übelste Verwendung gefunden und hatte später als Lagerraum für Pulver oder sonst einen leicht entzündlichen Stoff gedient. Denn ein Teil ihres Fußbodens sowie das ganze Innere eines langen Bogenganges, von dem aus wir das Gewölbe erreichten, war sorgfältig mit Kupfer bekleidet. Die Tür aus massivem Eisen hatte ähnliche Schutzvorrichtungen. Ihr ungeheures Gewicht brachte einen ungewöhnlich scharfen, kreischenden Laut hervor, als sie sich schwerfällig in den Angeln drehte. Wir haben damit in der ziemlichen Zwangslage. Was sollten wir machen? Wir mussten Zeit füllen. Ich war die Abende, die waren lang. Nachdem wir unsere traurige Bürde an diesem Ort des Grauens auf ein vorbereitetes Gestell niedergesetzt hatten, schoben wir den noch lose aufliegenden Deckel des Sarges ein wenig zur Seite und blickten in das Antlitz der Ruhenden. Eine verblüffende Ähnlichkeit zwischen Bruder und Schwester fesselte jetzt zum ersten Mal meine Aufmerksamkeit. Und er, der vielleicht meine Gedanken erriet, murmelte ein paar Worte, denen ich entnahm, dass die Verstorbene und er Zwillinge gewesen waren und dass Sympathien ganz ungewöhnlicher Natur stets zwischen ihnen bestanden hatten. Geld war noch kein Star, das kam erst viel später. Dekorationen waren nicht da, Räume waren nicht da, wir waren hier eben auch abgeschnitten von allem. Unsere Blicke ruhten jedoch nicht lange auf der Toten, denn wir konnten sie nicht ohne Ergriffenheit und Grausen betrachten. Das Leiden, das die Lady so in der Blüte der Jugend ins Grab gebracht, hatte, wie es bei Erkrankungen ausgesprochen kataleptischer Art gewöhnlich der Fall ist, auf Hals und Antlitz so etwas wie eine schwache Röte zurückgelassen und den Lippen ein argwöhnisch lauerndes Lächeln gegeben, das so schrecklich ist bei Toten. Und da blieb uns halt nichts anderes übrig, aber da mussten wir halt fleißig sein. Fleißig sein, 48 Stunden am Tag arbeiten und schlafen sich überhaupt abgewöhnen. Wir setzten den Deckel wieder auf, schraubten ihn fest. Und nachdem wir die Eisentüre wieder verschlossen hatten, nahmen wir mit Mühe unseren Weg hinauf in die kaum weniger düsteren Räumlichkeiten des oberen Stockwerkes. Und nachher, wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir zugeben, dass es uns auch Spaß gemacht hat. Wenn es nämlich wieder mal vorbeigegangen war. Es war ja nichts aufgezeichnet. Und jetzt? Nachdem einige Tage bittersten Kummers vergangen waren, trat in der Geistesverwirrung meines Freundes eine merkliche Änderung ein. Sein ganzes Wesen wurde ein anderes. Seine gewöhnlichen Beschäftigungen wurden vernachlässigt oder vergessen. Er schweifte von Zimmer zu Zimmer mit eiligem, unsicherem und ziellosem Schritt. Die Blässe seines Gesichts war womöglich noch gespenstischer geworden, aber der feurige Glanz seiner Augen war ganz erloschen. Die gelegentliche Heiserkeit seiner Stimme war nicht mehr zu hören. Und ein Zittern und Schwanken, wie von namenlosem Entsetzen, durchbebte gewöhnlich seine Worte. Jeden Moment konnte etwas passieren. Und es ging immer wieder über die Hürden. Wir haben es immer wieder geschafft, wenn auch mal einer, ein Revolverschuss nicht losgegangen ist und der Schauspieler in seiner Verzweiflung Peng gerufen hat. Verzeihen Sie bitte, wann werden wir damit rechnen können, das Fernsehen in farbig zu bekommen? Oh, ich glaube, wir haben zunächst, aber das muss der Intendant vielleicht beantworten, andere Sorgen als unser Fernsehen farbig zu machen. Das Programm müsste bunter werden, offensichtlich. Ja, das Programm müsste in Schwarz-Weiß bunter werden. Es gab in der Tat Zeiten, wo ich vermeinte, sein unablässig arbeitender Geist kämpfe mit irgendeinem drückenden Geheimnis, zu dessen Bekenntnis er nicht den Mut finden könne. Wenn wir das Schwarz-Weiß-Programm vollkommen beherrschen, was wir durchaus nicht glauben, dann können wir vielleicht in einer ganz fernen Zukunft auch an Farbe denken. Aber wir sind gar nicht überzeugt, dass es mit der Farbe so sehr viel besser wird. Glauben Sie denn, dass der farbige Film so sehr viel, der mal künstlerisch erbracht hat, Es gibt immer noch Regisseure, die heute schwarz-weiß arbeiten und damit ganz große Wirkungen erzielen. Zu anderen Zeiten wieder war ich gezwungen, alles lediglich als Äußerung seiner seltsamen Krankheit aufzufassen. Denn ich sah, wie er stundenlang ins Leere starrte. Und zwar mit dem Ausdruck tiefster Aufmerksamkeit, als lauschte er irgendeinem eingebildeten Geräusch. Es war kein Wunder, dass sein Zustand mich erschreckte, mich ansteckte. Im synthetisch grellen, flackrigen Farbfernsehen über Farbe zu sprechen, das ist so absurd wie Mäuse zu melken. Ich fühlte, wie sich ganz allmählich, doch unablässig, seine seltsamen Wahnvorstellungen, die er mir niemals mitteilte, in mich hineinfraßen. Können Sie mal größeren Quatsch können Sie wohl nicht bringen, was? Wir bezahlen ja etwas dafür. Hm? Ja. Und ich kann es bald nicht mehr mit ansehen, was Sie uns hier präsentieren. Ich finanziere doch nicht mit meinem guten Geld Ihren Unfug da. Es war besonders in der Nacht des 7. oder 8. Tages, nach der Bestattung der Lady in der Gruft, als ich mich sehr spät zum Schlafen zurückgezogen hatte, dass ich die volle Gewalt dieser Empfindungen erfuhr. Kein Schlaf nahte sich meinem Lager, während die Stunden träge dahinkrochen. Der Fernsehteilnehmer möchte vom Fernsehen mehr Entspannung, entspannende Sendungen, Sendungen, die erfreuen. Sendungen, die irgendwie nicht viel Kopfzerbrechen machen. Ich bemühte mich, der Nervosität, die mich ergriffen hatte, Herr zu werden. Ich suchte mich zu überzeugen, dass an vielem, wenn nicht an allem, was ich fühlte, die unheimliche Einrichtung des Gemachs schuld sei. Denn es war unheimlich, wie die dunklen und zerschlissenen Wandteppiche vom Atem eines nahenden Sturms bewegt, stoßweise auf und niederschwankten und gegen die Verzierungen des Bettes raschelten. Aber meine Anstrengungen waren fruchtlos. Ein nicht abzuschüttelndes Grauen durchbebte meinen Körper und schließlich hockte auf meinem Herzen ein Alp, ein furchtbarstes Entsetzen. Nehmen wir mal gute Operetten oder sehr gute Fernsehhörspiele, die den Menschen im Prinzip erfassen, aber die nicht so komplizierte Situationen darstellen, wie man das und so manchmal inhaltlose Wiedergaben, die vollkommen desinteressiert sind. Mit einem tiefen Atemzug rang ich mich frei aus diesem Bann und setzte mich im Bett auf. Ich spähte angestrengt in das undurchdringliche Dunkel des Zimmers und lauschte. Wie getrieben von seltsamen, instinktiven Ahnungen auf gewisse dumpfe, unbestimmbare Laute, die, wenn der Sturm schwieg, in langen Zwischenräumen von irgendwoher zu mir drangen. Überwältigt von unbeschreiblichem Entsetzen, das mir ebenso unerträglich wie unerklärlich schien, warf ich mich hastig in die Kleider, denn ich fühlte, dass ich in dieser Nacht doch keinen Schlaf mehr finden würde und versuchte, mich aus meinem jammervollen Zustand aufzuraffen, indem ich eilig im Zimmer auf- und abwandelte. Unterhaltung, leichte Muse und vor allen Dingen das wegfallen lassen, das politische Gehetze. Ich war erst ein paar Mal so hin und her gegangen, als ein leichter Tritt auf der benachbarten Treppe meine Aufmerksamkeit erregte. Ich erkannte sogleich seinen Schritt. Einen Augenblick später klopfte er leise an meine Tür und trat mit einer Lampe in der Hand ein. Sein Gesicht war wie immer leichenhaft blass, aber schrecklicher war der Ausdruck seiner Augen. Wie eine irrsinnige Heiterkeit flammte es aus ihnen. Sein ganzes Gebaren zeigte eine mühsam gebändigte, hysterische Aufregung. Sein Ausdruck entsetzte mich. Doch alles schien erträglicher als diese fürchterliche Einsamkeit und ich begrüßte sein Kommen wie eine Erlösung. Würden Sie den Besitz eines Fernsehapparats für erstrebenswert halten? Gar nicht. Könnten Sie sagen, warum? Ja, also das Programm gefällt mir gar nicht. I'm coming back. I'm coming back from the day. Und du hast es nicht gesehen, sagte er unvermittelt, nachdem er einige Augenblicke schweigend um sich geblickt hatte. Du hast es also nicht gesehen. Doch, halt. Du sollst. Mit diesen Worten beschattete er sorgsam seine Lampe und lief dann an eins der Fenster, das er dem Sturm weit öffnete. Wie oft sehen Sie durchschnittlich Fern pro Woche? Jeden Abend praktisch 3 Stunden. Ja, jeden Tag, möchte ich sagen. Dann. Jeden Abend. Jeden Abend. Also jeden Tag von 7 bis Schluss. Von 8 Uhr ab bis 11. Jeden Tag. I'm coming back from the dead. I'm coming back from the dead. Die ungeheure Wut des hereinstürmenden Orkans hob uns fast vom Boden empor. Es war wirklich eine sturmrasende, aber doch sehr schöne Nacht. Eine Nacht, die grausig seltsam war in Schrecken und in Pracht. Ganz in unserer Nachbarschaft musste sich ein Wirbelwind erhoben haben, denn die Windstöße änderten häufig ihre Richtung. Ich sehe jeden Abend Fern. Ja, fast jeden Abend. Na, alle Tage. Du freust jeden Abend? Täglich. Ich sehe jeden Abend. Wie viele Stunden sehen Sie ungefähr durchschnittlich? Bis zum Schluss, bis alles ist. Ungewöhnliche Dichtigkeit der Wolken, die so tief hingen, als lasteten sie auf den Türmen des Hauses, verhinderte nicht die Wahrnehmung, dass sie wie mit bewusster Hast aus allen Richtungen herbeijagten und ineinander stürzten, ohne aber weiterzuziehen. Auf wie viele Stunden kommen Sie durchschnittlich in der Woche Fernsehen? Eine Stunde. Wollen wir sagen, 10 Stunden. Naja, im Allgemeinen vielleicht 10 Stunden in der Woche. Ja, man kann ungefähr rechnen. Über 15 Stunden sehe ich Fern. Naja, mal sagen, 15 Stunden, ne? 15 bis 18 Stunden. Na, 20 Stunden kommt schon raus, nicht in der Woche. Mal 6, 7, also 21 Stunden. I'm coming back from the dead. I'm coming back from the dead. Ich sage, selbst ihre ungewöhnliche Dichtigkeit verhinderte uns nicht, dies wahrzunehmen. Dennoch erblickten wir keinen Schimmer vom Mond oder von den Sternen, ebenso wenig aber einen Blitzstrahl. Doch die unteren Flächen der jagenden Wolkenmassen und alle umgebenden Dinge draußen im Freien glühten im unnatürlichen Licht eines schwach leuchtenden und deutlich sichtbaren gasartigen Dunstes, der das Haus umgab und einhüllte. Wie viele Stunden in der Woche, ne, wollen wir sagen 21? Ungefähr auf 24 Stunden. Ja, das ist ungefähr 4, 8, 12, 15. Ungefähr 24 Stunden. 24 Stunden ungefähr. Und sind jeden Tag 4 Stunden, 28 Stunden. Ja, wollen wir sagen, 30 Stunden. 35 Stunden. 30, 40 Stunden. Ja, 40 Stunden. 40 Stunden. I'm coming back from the dead. You can't hold me down. Du darfst, du sollst das nicht sehen, sagte ich schaudernd zu ihm, als ich ihn mit sanfter Gewalt vom Fenster fort zu einem Sessel führte. Diese Erscheinungen, die dich erschrecken, sind nichts Ungewöhnliches. Es sind elektrische Ausstrahlungen. Vielleicht auch verdanken sie ihr gespenstisches Dasein der schwülen Ausdünstung des Teiches. Wir wollen das Fenster schließen. Die Luft ist kühl und dir sehr unzuträglich. In diesem Altersheim hat keine Sendung ein größeres Publikum als die Tagesschau. Das Fernsehen, oft geschmäht und verlästert und oft mit Recht, hier erfüllt es eine Mission. Es schien mir so, obwohl ich sofort überlegte, dass meine erhitzte Fantasie mich getäuscht haben müsse, als kämen aus einem ganz entlegenen Teile des Hauses Geräusche her. Zweifellos war es nur das Zusammentreffen irgendeines Geräusches mit meinen Worten, das meine Aufmerksamkeit gefesselt hatte. denn inmitten des Rüttelns der Fensterläden und der vielfältigen Lärmlaute des anwachsenden Sturmes hatte der Laut an sich sicherlich nichts, was mich interessiert oder gestört haben könnte. Was bedeutet Ihnen Fernsehen? Sehr viel sogar. Ich gehe jeden Abend zum Fernsehen und speziell auch die Nachrichten. Die bringen mir eben bildlich sehr viel mehr, weil ich sonst doch nicht mit der Außenwelt so in Verbindung stehe. Hier hielt ich wieder bestürzt inne. Und diesmal mit schauderndem Entsetzen. Denn es konnte kein Zweifel sein, dass ich in diesem Augenblick, wenn schon es mir unmöglich war anzugeben, aus welcher Richtung, einen dumpfen und offenbar entfernten, aber schrillen, langgezogenen, kreischenden Laut vernommen hatte. Nun, das Fernsehen bedeutet uns hier im Altersheim die Verbindung mit der weiteren Außenwelt. Sie können sich ja denken, dass wir als Gehbehinderte und Schwerhörige und überhaupt als alte Leute, dass wir nicht sehr viel rauskommen und uns zum Beispiel im Allgemeinen keine Veranstaltungen ansehen können. Das bringt uns nun das Fernsehen. Obwohl ich durch dies zweite und höchst seltsame Zusammentreffen erschreckt war und tausend widerstreitende Empfindungen, in denen Erstaunen und äußerstes Entsetzen vorherrschten, mich bestürmten, hatte ich dennoch Geistesgegenwart genug, nicht etwa durch eine diesbezügliche Bemerkung, die Nervosität meines Gefährten noch zu steigern. Ich war keineswegs sicher, dass er die in Frage stehenden Laute vernommen hatte, obgleich allerdings während der letzten Minuten eine sonderbare Veränderung mit ihm vorgegangen war. Niemals in der Geschichte ist das gleiche Bild, der gleiche Gedanke, das gleiche Gefühl zur gleichen Zeit in so viele Gehirne projiziert worden. Und wenn Millionen zur selben Stunde das gleiche empfinden. Anfänglich hatte er mir gegenüber gesessen, sodass ich ihm voll ins Gesicht sehen konnte. Nach und nach aber hatte er seinen Stuhl so herumgedreht, dass er nun mit dem Gesicht zur Türe schaute. Ich konnte daher seine Züge nur teilweise erblicken, doch sah ich, dass seine Lippen zitterten, als flüstere er leise vor sich hin. Der Kopf war ihm auf die Brust gesunken, aber ich wusste, dass er nicht schlief. Denn sein Profil zeigte mir seine weit und starr geöffneten Augen. Und sein Körper bewegte sich unausgesetzt sanft und einförmig hin und her. Kein Fernsehnetz der Welt kann 40 Stunden lang nur erste Qualität bieten. Ja, fast scheint es, als lägen auf keinem Gebiet das Ideale und das Menschenmögliche so weit auseinander wie gerade beim Fernsehen. Da vernahm ich, als sei in der Tat ein eherner Schild schwer auf einen silbernen Boden gestürzt, deutlich, aber gedämpft, einen metallisch dröhnenden Widerhall. Gänzlich entnervt sprang ich auf die Füße. Ich stürzte zu dem Stuhl, in dem er saß. Sein Blick war stier gerade ausgerichtet und sein Antlitz schien wie zu Stein erstarrt. Aber als ich die Hand auf seine Schulter legte, befiel ein heftiges Zittern seine ganze Gestalt. Ein krankes Lächeln zuckte um seinen Mund und ich sah, dass er leise, hastend und stotternd vor sich hin murmelte, so als wisse er nichts von meiner Anwesenheit. Die Hauptlast der Verantwortung bleibt in jedem Fall bei den Programmgestaltern und Sie sind mit ihr wohl eher geschlagen als gesegnet. Mich tief zu ihm hinabbeugend, trank ich schließlich den scheußlichen Sinn seiner Worte ein. Es nicht hören? Oh, ich höre es wohl und habe es gehört. Lange, lange, lange. Viele Minuten, viele Stunden, viele Tage habe ich es gehört. Aber ich wagte nicht. Oh, bedauere mich, elender Schurke, der ich bin. Ich wagte nicht zu reden. Wir haben sie lebendig ins Grab gelegt. Sagte ich nicht, meine Sinne seien scharf? Ich sage dir jetzt, dass ich ihre ersten schwachen Bewegungen im dumpfen Sarge hörte. Ich hörte sie vor vielen, vielen Tagen schon. Dennoch wagte ich nicht, zu reden. Und jetzt das Zerbersten ihres Sarges und das Kreischen der eisernen Angeln ihres Gefängnisses und ihr qualvolles Vorwärtskämpfen durch den kupfernen Bogengang des Gewölbes. Oh, wohin soll ich fliehen? Wird sie nicht gleich hier sein? Wird sie nicht eilen, um mir meine Eile vorzuwerfen? Hörte ich nicht schon ihren Tritt auf der Treppe? Kann ich nicht schon das schwere und schreckliche Schlagen ihres Herzens vernehmen? Wahnsinniger! Hier sprang er wie rasend auf und kreischte, als wolle er mit diesen Worten seine Seele hinausbrüllen. Wahnsinniger! Ich sage dir, dass sie jetzt draußen vor der Türe steht! Als läge in der übermenschlichen Kraft dieses Ausrufes die Macht eines Zaubers. So rissen jetzt die riesigen alten Türflügel, auf die der Sprecher hinzeigte, ihre gewaltigen ebenholzenen Kinnladen auf. Es war das Werk des rasenden Sturmes. Aber siehe, draußen vor der Türe stand leibhaftig die hohe, ins Leichentuch gehüllte Gestalt der Lady. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer. Ich begrüße Sie zu unserem Abendprogramm. Jeden Abend. Ja, jeden Tag, möchte ich sagen. Jeden Abend. Jeden Abend. Machen wir jeden Abend. Ich sehe jeden Abend fern. Guten Abend. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Es war Blut auf ihrer weißen Gewandung. Und die Spuren eines erbitterten Kampfes waren überall an ihrem abgezehrten Körper zu erkennen. Einen Augenblick blieb sie zitternd und taumelnd auf der Schwelle stehen. Dann fiel sie mit einem leisen, schmerzlichen Aufschrei ins Zimmer, auf den Körper ihres Bruders. Und in ihrem heftigen und nun endgültigen Todeskampf riss sie ihn tot zu Boden. Ein Opfer der Schrecken, die er vorausempfunden hatte. Es muss ja nicht unbedingt eine Panne passieren, es muss einfach lustig sein. Verfolgt entfloh ich aus diesem Gemach und diesem Hause. Draußen tobte das Unwetter in unverminderter Heftigkeit, als ich den alten Teichdamm kreuzte. Plötzlich schoss ein unheimliches Licht quer über den Pfad. Und ich blickte zurück, um zu sehen, woher ein so ungewöhnlicher Glanz kommen könnte. Denn hinter mir lagen allein das weite Schloss und seine Schatten. Der Strahl war Mondglanz und der volle, untergehende, blutrote Mond schien jetzt hell durch den einst kaum wahrnehmbaren Riss, von dem ich bereits früher sagte, dass er vom Dach des Hauses im Zickzack bis zum Erdboden lief. Während ich hinstarrte, erweiterte sich dieser Riss mit unheimlicher Schnelligkeit. Ein wütender Stoß des Wirbelsturms kam. Das volle Rund des Satelliten wurde in dem breit aufgerissenen Spalt sichtbar. Mein Geist wankte, als ich jetzt die gewaltigen Mauern auseinanderbersten sah. Es folgte ein langes, tosendes Krachen, wie das Getöse von tausend Wasserfällen. Und der tiefe und schwarze Teich zu meinen Füßen schloss sich finster und schweigend über den Trümmern des Hauses. Ich glaube, Sie haben gesehen, meine Damen und Herren, wie viel Arbeit und Mühe, wie viel Aufwand nötig sind, damit Sie zu Hause Ihr Gerät einschalten oder auch ausschalten können, wozu Sie ja jederzeit die Wahl haben. Der Rundfunk kann diese seine Aufgabe nur erfüllen, wenn er eine unabhängige Organisation hat. Aber genauso wichtig wie diese Unabhängigkeit ist Ihr Verständnis, Ihre Anteilnahme, Ihr Vertrauen. Und um dieses Vertrauen bitten wir Sie. Ich möchte euch heute bitten, eine Melodie der Erinnerung zu spielen. Eine Melodie, die überall in der Bundesrepublik bekannt geworden ist, die bald überall gesummt und gesungen wurde und die heute noch in jeder Sendung verlangt wurde. Ihr wisst schon. Heile, heile Gänschen, es ist bald wieder gut. Es Kätzchen hat ein Schwänzchen, es ist bald wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in 100 Jahr ist alles weg. In 100 Jahren. Wer kann schon so weit denken? When the night shows, the signals grow on radios. All the strange things, they come and go as early warnings. Stranded starfish have no place to hide. Still waiting for the swollen Easter tide. There's no point in direction, we cannot even choose a side. I took the old track, the hollow shoulder across the waters. On the tall cliffs, they were getting older, sons and daughters. Jaded underworld was riding high. Waves of steel, of metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm and soaked the crowd. Den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang. Ja, es dauert noch einen ganz kleinen Augenblick, bis wir weiterkommen. Wir haben so, glaube ich, ein wenig verplaudert gehabt dort eben in der Garderobe. Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang. Ladies and Gentlemen, we are just waiting a little bit. Ich höre schon einige Geräusche, einige Türen geklappere. Ich komme hier vor wie in einer Wahlnacht, wo man auf den großen Wahlsieger wartet. Aber die Leute haben, glaube ich, schon verdient, dass man etwas auf sie wartet. I think I'm in election night, election session. We are waiting for the great politician, for the victory, of course. And but I think they have earned that we wait for them. Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang. Ich habe den Eindruck, dass man allmählich ungeduldig wird, aber wenn ich hier neben der Kamera ein wenig hergucke, dann sehe ich, dass man sich da draußen doch sehr bemüht, dass man dort rumflitzt. Ja, jetzt werde ich allmählich auch etwas ungeduldig hier. Ich war den ganzen Tag lang geritten, grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang. Aber es wird schon werden, es wird schon werden. This is just rock and roll and it's a live broadcast all over Europe and some delays, we can't help it. We must live with it, denn this is a live recording. Dies ist eben eine Live-Sendung. This is rock and roll. Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang. Wir müssen eben warten. Es dauert noch eine Minute durch die Interviews, ist die Gruppe jetzt verzögert, sie sind in der Garderobe und ziehen sich gerade noch um und ich glaube, wir müssen ihnen diese kleine Pause schon zugestehen, aber es wird nicht mehr lange dauern. Eine Minute bitte, um Geduld. It's the last 1 minute and Albert just said that we will wait a moment and I just said that we will wait, of course. Ich war den ganzen Tag geritten, einen grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang. Ja, wenn ich jetzt ein wenig für diejenigen, die uns nur im Radio hören, was sagen kann, denn wir haben ja nichts davon, wenn man jetzt nur Umbaugeräusche hört. Ich gucke hier selbst auf den Monitor ein wenig, die Zuschauer an den Fernsehgeräten können das natürlich auch sehen. Wie gesagt, ich erzähle es für die Radiohörer. Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen und lautlosen, melancholischen Herbsttag lang. I just explain a bit for those listeners here in Germany, ladies and gentlemen, who are just listening at the radio. This program is broadcast on several radio stations too. We just hear the sound check, the last sound check, and I think we just take only a few seconds. Ich war den ganzen Tag lang geritten, einen grauen, lautlosen, melancholischen Herbsttag lang. Und wo ich das sage, erinnere ich mich daran, dass wir das eigentlich schon 8 Mal gesagt haben. Aber man vertröstet sich ja selbst mit solchen Bemerkungen, um auch sie zu vertrösten. Ich gucke mal wieder ein wenig um die Ecke. Nicht, gar nicht. Damit, meine Damen und Herren, ist das Programm des deutschen Fernsehens beendet. Der Untergang des Hauses von Walter Filz nach Edgar Allan Poe mit Silvester Groth. Ton und Technik Daniel Sänger und Andrea Gress, Regie Walter Filz, Redaktion Mareike Mage, Produktion Südwestrundfunk 2025.